Grace Oginski erzählt, dass es ihr überhaupt nicht geholfen hat, im Internet Deutsch zu lernen. Überhaupt ist ein Adverb. Wenn es mit Verneinungen, also in Sätzen mit nicht oder kein benutzt wird, verstärkt es die Verneinung. Es wird im Satz betont gesprochen. Überhaupt nicht bedeutet wirklich nicht. Hören Sie ein Beispiel. Der Kurs hat mir nicht geholfen. Der Kurs hat mir überhaupt nicht geholfen. Überhaupt steht immer direkt vor nicht oder kein. Ein Synonym für überhaupt nicht ist gar nicht. Jetzt können Sie üben. Sie hören Sätze. Formulieren Sie die Sätze anders und benutzen Sie dabei überhaupt, wie im Beispiel. Hören Sie zuerst das Beispiel. Mein neuer Nachbar ist nicht nett. Mein neuer Nachbar ist überhaupt nicht nett. Alles klar? Sprechen Sie nach dem Signal und betonen Sie überhaupt im Satz. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich bin kein Fußballfan. Ich bin überhaupt kein Fußballfan. Ich mag keine Süßigkeiten. Ich mag überhaupt keine Süßigkeiten. Er glaubt mir nicht. Er glaubt mir überhaupt nicht.